Hand. Demonstranten und Bullen sich gegenüberstehen. Männer und Frauen im Kampf für ihr Land. Heya, heya, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Heya, heya, South Korea. Liberty and Unity for all Korea. Heya, heya, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Heya, heya, South Korea. Liberty and Unity for all Korea. Studenten, sie bilden die Front in den Streik. Für ihr eigenes Volk sind sie alle da. Nicht wie ihre linken Kollegen in Deutschland. Für Nazi-Landen und ein rotes Afrika. Heya, heya, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Heya, heya, South Korea. Liberty and Unity for Korea. Heya, heya, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Heya, heya, South Korea. Liberty and Unity for Korea. Steine, alles ist dabei im Kampf gegen die Fremdherrschaft. So stehen die Gänge Söldner eines Army-Systems und liefern sich eine Folgeschlacht. Heya, heya, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Heya, heya, South Korea. Liberty and Unity for Korea. Heya, heya, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Heya, heya, South Korea. Liberty and Unity for Korea. Yeah. Die Opfer fordern weiter bis zum Sieg. Ihr seid weit weg und doch so nah. Millionen Seelen rufen zum heiligen Krieg. Nieder mit den Ausbeuterstaaten. Hey, hey, hey, Südkorea. Freiheit und Einheit für ganz Korea. Hey, hey, South Korea. Liberty and Unity for Korea.